Es gibt eine weit verbreitete Vorstellung von der Ewigkeit, die aus meiner Sicht falsch ist. Und das ist etwas, was auch viele Christen glauben, obwohl es überhaupt nicht christlich ist. Das ist die Vorstellung, dass nach unserem Tod unser Körper verfault, aber die Seele, dass die unsterblich und ewig weiter im Himmel leben wird. Und diese Vorstellung ist zumindest in dieser Form so nicht christlich. Obwohl sie sehr weit verbreitet ist. Ich erlebe das oft bei Beerdigungsgesprächen, wo ich als Pastor bin, wo ich mit der Familie an einem Tisch sitze, bei Kaffee und Wasser und Fanta und was da so alles auf dem Tisch steht. Und dann reden wir manchmal auch über den Glauben. Und dann fallen Sätze wie, ja, gläubig sind wir irgendwie schon. Wir haben zum Beispiel, nachdem Oma gestorben ist, das Fenster aufgemacht, damit die Seele in den Himmel steigen kann. Und jetzt bin ich mir bewusst, dass ein Trauergespräch nicht der richtige Ort ist, um theologische Grundsatzfragen zu diskutieren. Und keine Angst, so einfühlsam bin ich dann doch, dass ich das nicht mache. Aber zumindest jetzt würde ich gern mal mit euch der Frage nachgehen, ist das eigentlich eine christliche Vorstellung? Dass die unsterbliche Seele durch den Tod endlich befreit ist von diesem Körper und als eine Art Geist nun in einer himmlischen Sphäre bei Gott lebt. Und der Punkt ist, diese Vorstellung hat mehr mit Plato und Sokrates zu tun, als mit dem Neuen Testament. Sokrates' Leben, das Plato beschreibt, endet ja damit, dass Sokrates zum Tode verurteilt wird. Er muss dann den Giftbecher trinken, den Schierlingsbecher. Und dabei sagt Sokrates, endlich ist meine Seele frei von diesem Gefängnis eines Körpers. Die Vorstellung ist also, der Körper ist nur ein Gefängnis für die unsterbliche, ewige, auch wertvollere Seele. Das Bild des Neuen Testaments, auch das Bild des Neuen Testaments von der Ewigkeit, ist ein ganz anderes. Und ich lese euch mal einen Bericht über den auferstandenen Jesus vor aus Lukas 24, der den Kontrast sehr gut zeigt. Da steht in der Bibel, Jesus trat selbst mitten unter seine Jünger und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Da sie aber noch nicht glauben konnten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor und er nahm's und aß vor ihnen. Seht ihr den Unterschied? Der auferstandene Jesus hat einen Körper. Er ist nicht nur ein immaterieller Geist. Er sagt, guckt, ich habe Hände, Füße, Fleisch, Knochen, fasst mich an. Und als die Jünger das immer noch nicht glauben können, legt Jesus sogar noch einen drauf. Sie geben ihm ein Stück gebratenen Fisch, weil er gefragt hat, hey, habt ihr was zu essen da? Und Jesus beißt herzhaft hinein. Wir Christen glauben, dass wenn wir auf den auferstandenen Jesus von Ostern blicken, dass wir damit gleichzeitig in unsere eigene Zukunft blicken. Dass so wie Jesus an Ostern auferstanden ist, so auch wir in der Ewigkeit sein werden. Dass also auch wir in der Ewigkeit einen Körper haben werden. Wir nennen das den Auferstehungsleib. Und mir ist bewusst, dass wir das nicht in allen Details wissen und das ist auch gut, sich da nicht in allen Details festzulegen, weil die Ewigkeit auch unser Vorstellungsvermögen sprengt. Aber eine Sache benennt die Bibel sehr klar. Die Ewigkeit wird körperlich sein, nicht nur immateriell. Eine Ewigkeit, wo man, ich sage es mit einem kleinen Augenzwinkern, wo man herzhaft in einen Bismarck-Hering, in eine Forelle oder in einen Backfisch hineinbeißt. Wir Christen können also nicht über die Ewigkeit reden, ohne gleichzeitig über Hände, über Füße, über Fleisch, über Knochen, über Körper zu reden. Im christlichen Denken sind sich also Seele und Körper nicht spinnefeind, nur der Körper ist nur ein Gefängnis für die Seele, sondern sie bilden eine Einheit. Und deswegen bekennen Christen auch in ihrem Glaubensbekenntnis, das wir an Sonntagen sprechen, ich glaube an die Auferstehung der Toten. Das ist die Formulierung für die Ewigkeit. Die Formulierung ist nicht, ich glaube, dass die Seele als eine Art Geist in einer körperlosen Welt weiterleben wird. Das glauben wir nicht. In einer alten Übersetzung, die es eigentlich wörtlicher wiedergibt, das Glaubensbekenntnis, heißt es, ich glaube an die Auferstehung des Fleisches. Die Idee von uns Christen ist, dass am jüngsten Tag unsere Seele sich mit einer neuen Art von Körper vereinigt. Und der wird sicherlich in ganz vielem auch anders sein als unser Körper jetzt. Das erkennt man in der Bibel auch schon daran, dass sie Jesus nach der Auferstehung auch oft nicht wiedererkennen. Also sein Körper auch irgendwie er ist, aber irgendwie auch anders ist. Ewigkeit wird körperlich sein mit einem Auferstehungsleib. Das ist übrigens, jetzt geht es mal in die Praxis, der Grund, warum Christen traditionell ihre Toten nicht verbrennen, sondern als Körper beerdigen in einem Sarg. Das ist zum einen eine Wertschätzung, zu sagen, dieser Körper war ein Tempel des Heiligen Geistes. Und es ist auch ein Ausblick in die Zukunft. Eines Tages wird Gott diesen Leib wieder auferwecken. Zugegeben, er mag sich dann auch aus anderen Atomen zusammensetzen, wissen wir. Und wenn ich das sage, will ich damit keinem ein schlechtes Gewissen machen, der sich für eine Urnenbestattung entschieden hat. Dafür gibt es oft auch sehr gute Gründe. Ich will nur einmal klar machen, was viele gar nicht mehr wissen. Unsere Praxis predigt und die grundsätzliche Überlegung zu sagen, wir Christen beerdigen unseren Körper als Wertschätzung und als Ausblick in die Zukunft, finde ich einen starken. Die Bibel redet übrigens meistens nicht vom Himmel und sagt, im Himmel wird, in der Offenbarung heißt, kommt die Formulierung immer vor, der neue Himmel und die neue Erde. Das ist ein Unterschied. Neue Erde, das ist nämlich das Gefühl von nackten Füßen, die im Sommer durchs Gras laufen. Das ist der Duft von Blumen, die noch tausendmal intensiver sind als alles, was ein Rapsfeld zu bieten hat. Und neue Erde bedeutet Essen. Es bedeutet Braten, es bedeutet Backfisch und es bedeutet, darauf freue ich mich besonders, Bienenstichkuchen. Also, ein klares Nein zu einem Ewigkeitsbild, das ohne Körper auskommt. Ein klares Nein zu einem körperlosen und auch körperfeindlichen Christentum. Und wenn ich so als Pastor über die Auferstehung der Toten spreche und über dieses wunderbare Leben mit dem Auferstehungsleib, das auf uns wartet, dann kommt oft der Einwand, ja, das ist jetzt wieder diese typisch kirchliche Vertröstung auf Jenseits. Verbunden mit der Frage, macht diese Osterbotschaft eigentlich im Hier und Jetzt einen Unterschied? Und meine Antwort darauf ist, die Osterbotschaft macht im Hier und Jetzt einen gewaltigen Unterschied. Und um das zu sehen, ist eine Detailbeobachtung wichtig zu der Bibelgeschichte, die ich eben vorgelesen habe. Es ist nämlich nahezu unmöglich, eine Chronologie all der Ereignisse von Lukas 24 aus diesem Bibelkapitel zu entwerfen. Man kann sich ja die Frage stellen, wie viele Tage, wie viele Stunden liegen eigentlich zwischen der Szene am leeren Grab, zwischen der Szene, wo Jesus mit den beiden Emmaus-Jüngern unterwegs ist und zwischen dieser Szene, die ich vorgelesen habe, wo er mit seinen Jüngern Fisch isst und der dann darauffolgenden Szene, die Himmelfahrt beschreibt. Lukas erzählt das nicht, wie viel Zeit dazwischen liegt. Und das ist deshalb so merkwürdig, weil Lukas sonst sehr akribisch dabei ist, Zeitabstände zu benennen. Also wir wissen, dass Himmelfahrt 40 Tage nach Ostern war und Pfingsten 50 Tage nach Ostern, weil Lukas das in der Apostelgeschichte sehr genau beschreibt. Aber hier in Lukas 24 macht er das nicht. Er verzichtet darauf. Und die Frage ist, warum? Und er tut es, so sagen es manche Ausleger, um eine Pointe zu setzen. In Lukas 24 bekommen wir den Eindruck, dass alles an einem Tag spielt. Dass all diese Geschichten an dem einen Ostersonntag spielen. Das heißt, die Idee ist, hier wird alles, das ganze Leben, in diese neue Wirklichkeit von Ostern hineingesogen. Und damit predigt Lukas. Er sagt damit, mit der Auferstehung von Jesus ist eine neue Zeitrechnung angebrochen. Die alte Weltzeit, das alte Äon, in dem wir leben, ist vergangen. Und sowohl die Jünger damals, als auch wir als Jünger heute, werden mit in diese neue Welt, in diese neue Zeit hineingezogen. Wir gehören jetzt schon in diesem Leben, mitten hier und jetzt, zur Ewigkeit. Nicht erst eines Tages, jetzt gehören wir schon dazu. Ostern ist also keine Vertröstung auf Jenseits, sondern heißt, hey, wir leben jetzt schon aus dieser neuen Realität heraus. Wir gehören nicht mehr zur alten Weltzeit. Wir gehören nicht mehr zu all dem, was uns so frustriert, wenn wir die große politische Weltlage blicken. Und zu all dem, was uns auch frustriert, wenn wir so in unser eigenes kleines Umfeld blicken. Wir gehören jetzt schon zur Ewigkeit. Und dann lebt man anders. Das heißt nicht, dass man dem Problem im Hier und Jetzt entflieht. Überhaupt nicht. Man stellt sich den Sachen. Aber man stellt sich all dem aus einer anderen Kraftquelle heraus. Aus dieser neuen Osterwirklichkeit heraus, zu der wir jetzt schon gehören. Und das ist die Erfahrung, die wir in unserer Gemeinde immer wieder in Gottesdiensten machen, die wir feiern. Und gerade jetzt in den letzten Tagen, wo wir so viele Gottesdienste über Karfreitag hin zu Ostern gefeiert haben. Es ist ja nicht so, dass wir in unseren Gottesdiensten nur zurückblicken würden, dass wir irgendwie zurückblicken würden, was passiert wäre vor 2000 Jahren. Sondern, vielleicht kennt ihr diesen Eindruck, wenn ihr Gottesdienste besucht, man hat das Gefühl, die Zeiten verschmelzen. Wir sind selber mit dabei. Und wisst ihr, was das heißt? Das heißt, auch die Zeit kann uns nicht mehr von Jesus trennen. Er ist da. Er ist da. Mitten unter uns. Wir feiern unsere Gottesdienste als Christen klassisch an einem Sonntag. Und Sonntag ist nach der Zeitrechnung nicht nur der erste Tag der Woche, sondern nach christlichem Verständnis auch der achte Tag der Woche. Also ein Tag, der außerhalb der normalen Spielregeln funktioniert. Ein Tag, wo die Ewigkeit schon jetzt in diese Welt hineinbricht, weil der achte Tag ist in der Bibel immer das Bild für die Ewigkeit. Und deswegen sind zum Beispiel auch viele Taufbecken, auch unser Taufbecken hier in der Kirche, so gestaltet, dass sie 8 Seiten haben. Und wenn wir Gottesdienst feiern, feiern wir am Anfang oft Beichte und das formulieren wir oft so, dass wir sagen, lasst uns zurückkehren zu der Gnade, die wir in unserer Taufe empfangen haben. Also lasst uns zurückkehren zu den 8 Seiten, weil wir durch diese Taufe in die Osterzeit hineingesogen wurden. In diese neue Wirklichkeit, diese neue Realität, die wir jetzt schon erleben, aus der wir jetzt schon Kraft schöpfen. In der Osternacht, das ist mein Lieblingsgottesdienst im ganzen Jahr, der beginnt mit einem wunderbaren Gesang, das Exultet, wo gesungen wird über das neue Licht, das kommt, über die neue Osterkerze, die angezündet wird. Und darin kommt eine Formulierung immer wieder und immer wieder und immer wieder vor. Es ist die Formulierung, dies ist die Nacht. Und dann wird die halbe Heilsgeschichte nacherzählt. Dies ist die Nacht, in der du dein Volk aus Ägypten geführt hast. Dies ist die Nacht, in der Christus die Fesseln des Todes zerriss. Dies ist die Nacht. Es ist so, als ob die Nacht vom Auszug aus Ägypten und die Nacht, in der Jesus von den Toten auferstanden ist, und diese Nacht, in der wir gerade selber sind, als ob die alle zu einer Nacht verschmelzen würden. Und das ist ja genau der gleiche Gedanke. Nicht einmal die Zeit kann uns von Jesus trennen. Er ist genauso da, hier und jetzt. Wie geschieht das? In Lukas 24 erkennen die Jünger, dass Jesus bei ihnen ist, in dem Moment, wo sie essen und trinken. Da werden ihnen die Augen geöffnet. Und auch in dem Moment, wo ihnen die Bibel ausgelegt wird. Theologisch gesprochen, sie merken, dass Jesus da ist durch Wort und Sakrament. Und genau das Gleiche tun wir, wenn wir Gottesdienst feiern. Wir erzählen die Geschichten, wir legen sie aus. Am Altar essen und trinken wir. Und wo das Brot gebrochen wird, werden die Augen geöffnet. Und wir gehören jetzt schon zur Ewigkeit. Die Geschichte in Lukas 24, die ich eben vorgelesen habe, die hat ein Zentrum. Die ist chiastisch aufgebaut und hat einen Mittelpunkt. Und dieser Mittelpunkt ist der Moment, wo Jesus sagt, ich bin's, ich bin's. Und dieses Ich bin's, man könnte auch übersetzen, ich bin der Ich bin, Das ist die Formulierung, mit der sich Gott im Buch Exodus Mose vorgestellt hat, und zwar am brennenden Dornbusch. Ich bin, der ich bin. Und wo er versprochen hat, dass er sein Volk bei seinem Exodus, bei dem langen Weg in die Freiheit hinein begleitet. Und als den Jüngern nun die Augen geöffnet werden und sie merken, Jesus ist da, erkennen sie, dass dieser Jesus, der ich bin, ist. Und er selbst in ihrer Mitte ist. Er ist der Jesus, der sie selbst durch seinen eigenen Exodus erlöst hat. Lukas spielt in seinem Evangelium wunderbar mit diesem Wort Exodus. Er beschreibt in Lukas 9, wo Jesus auf seinen eigenen Tod vorausblickt, diesen Tod als Exodus. Also theologisch gedacht, Jesus verlässt für uns seine himmlische Heimat, um uns durch seinen Tod am Kreuz wieder nach Hause zu bringen. Und dieser Jesus, dieser Ich bin, der ich bin bei euch, dieser Jesus ist auch bei uns auf dem Weg durch unsere Zeiten. Und das macht einen enormen Unterschied, wenn man aus dieser Kraft hinaus lebt. Das heißt, eine Botschaft von Ostern ist, eine wichtige Botschaft, nicht einmal die Zeit kann uns von Jesus trennen. Amen.